Nicht ihr Geheimnis anvertrauen. Na klar, Mann. Ich kann doch nicht schon sehen. die Jugend, die ist doch krank. Du dreckiger Wichser. Habe ich mich klar ausgedrückt? Bläst deine ganze Munition in den Wind, du Schwuchtel. Bläst deine ganze Munition in den Wind, du Schwuchtel. Auf ihren Drecksnamen, sie dreckiger Wichser. Habe ich mich klar ausgedrückt? Thank you. Thank you. zu viel genommen, Mann. Du hast zu viel genommen. Viel zu. könnt euren Brüdern was bestellen. Sagt jedem Penner in dieser Bude hier Folgendes: Wer mich anwichsen will, soll's lieber lassen.